Ich sage aber so, solange der Erbe unmündig ist, ist kein Unterschied zwischen ihm und einem Knechte, obwohl ihm alles gehört, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater verordneten Zeit. So ist es mit uns, solange wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Erfüllung der Zeit kam, da sandte Gott seinen Sohn, geboren vom Weibe, unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetze loskaufe, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes ausgesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Aber damals, da ihr Gott nicht kanntet, habt ihr den Göttern gedient, die es dem Wesen nach nicht sind. Jetzt, da ihr Gott kennt oder vielmehr von ihm erkannt seid, wie möget ihr wieder umkehren zu den unvermögenden armseligen Elementen, denen ihr wieder von vorne zu dienen Lust habt? Tage haltet ihr und Monate, Festzeiten und Jahre? Ich fürchte, ich möchte umsonst an euch gearbeitet haben. Werdet wie ich bin was ihr seid, Brüder, ich bitte euch. Einst habt ihr mir nichts Leids getan. Vielmehr ihr wisset es, wie ich aus Anlass leiblicher Schwachheit das erste Mal bei euch das Evangelium verkündete, da habt ihr die Prüfung, die euch durch mein Fleisch zuteil ward, nicht mit Geringschätzung und Abscheu erwidert, sondern ihr habt mich wie einen Boten Gottes aufgenommen, wie Christus Jesus. Wo ist nun euer Seligkeitsrühmen? Kann ich euch doch bezeugen, dass ihr womöglich euch die Augen ausgerissen hättet, sie mir zu geben? So bin ich wohl euer Feind geworden, weil ich wahr bin gegen euch? O, sie eifern nicht im Guten um euch, nein, sie möchten euch hinausbannen, damit ihr für sie eifert. Der Eifer im Guten aber soll allezeit lebendig sein, er soll es nicht bloß sein, wenn ich bei euch bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis Christus möge in euch Gestalt gewinnen, ich möchte wohl jetzt bei euch sein und es in neuen Tönen versuchen, ich weiß nicht, wie ich es bei euch angreifen muss. Sagt mir doch, die ihr unter dem Gesetze sein wollt, hört ihr denn das Gesetz nicht? Es steht ja geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war fleischmäßig gezeugt, der von der Freien aber durch die Verheißung. Das ist allegorisch gesagt. Es bedeutet die zwei Bündnisse, das eine vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft zeugt, das ist Hagar, Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien. Das entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn dieses ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die nicht gebiert, brich in Jubel aus, die nicht kreist, denn die Einsame hat viele Kinder, mehr als die, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid nach Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie damals der nach dem Fleisch Gezeugte den nach dem Geist Gezeugten verfolgte, so auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Wirf die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohne der Freien. Also, Brüder, wir sind nicht der Magd Kinder, sondern der Freien.